Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Immer müssen wir hier so alte Filme gucken. Ja, naja, neue gibt's von der DEFA nicht mehr. Wieso, seit wann ist die denn weg? Also die hat doch bis in die 90er Jahre Filme gedreht. Ja, aber die 90er Jahre sind jetzt auch schon 20 Jahre her, Schatz. Das ist eine Lüge. DEFA-Zember Nummer 2. Jawohl. Ja, wir haben uns diesen Monat auf 4 Filme geeinigt zum DEFA-Zember. Wir, das sind Kathi. Und ich bin der Steffen von Nerd, Nerd, Nerd. Guten Tag. Naja, das ist so, ich bin auch mit diesen alten Märchenfilmen aufgewachsen, die wir heute gucken. Okay. Also ich kenne beide aus meiner Kindheit und ich finde, das ist gar nicht wahr. Den ersten kenne ich nicht aus meiner Kindheit, das ist ja Bullshit. Den haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemeinsam geguckt. Das stimmt nicht, aber die DEFA-Filme, grundsätzlich die DEFA-Märchenfilme, die kenne ich aus meiner Kindheit. Die laufen ja irgendwie im Sonntagsmärchen, ich glaube im Kika, glaube ich, immer auch traditionell um 12 Uhr nach der Maus. Und das ist auch zum Teil alte Tradition. Ich glaube, die ganz uralte Frau Holle-Verfilmung von der DEFA. Ja, da gibt's ein paar. Da gibt's ein paar, aber ich meine auch, dass das die von der DEFA war, die ich als Kind geliebt habe. So eine Studioverfilmung auch, also wo alles so nicht so künstlich aussieht. Ja, ja, und wirklich alles, also auch alle Draußen-Szenen nicht im Draußen, sondern im Studio gedreht. Da waren wir uns hier nicht so ganz sicher bei den Draußen-Szenen, aber ich glaube schon, dass das... Ich hätte gesagt, ja, aber bessere Draußen-Szenen als bei manch anderen Märchenfilm-Studio war. Ja. Wir haben jetzt für die heutige Sendung, für unsere zweite und letzte DEFA-Zember-Sendung, heute uns 2 Filme ausgedacht. Einmal die Goldene Gans, die du ganz toll findest. Ja. Bereitet euch auf viele ganz Wortspiele vor. und den, weiß ich nicht, All-Time-Favorite 3 Haselnüsse für Aschenbrüssel. Ja, ist ich ja auch meinen, kurz vor Weihnachten quasi. Und, ja, ich hatte meinen Sonntagsschnaps noch nicht, deswegen geht das noch nicht so leicht über die Lippen. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das hast du aber sehr schön gesagt. Das ist aber auch schwierig. Ganz, ganz toll. Wenn man die abbekommt, sind die gar nicht so lustig, als man sie selber macht. Ja. Tut mir leid. Das ist schon okay. Wir haben, weil deine Mutter uns das, glaube ich, damals mal irgendwann gesagt hatte, irgendwie, ja, gleich kommt die Goldene Gans auf dem MDR und haben den Rechner angeschmissen, den Livestream angemacht und haben den damals zusammen geguckt. Und ich habe da damals schon so zähneknirschend gesessen und du so, toll. Und das Gleiche war heute wieder. Wir versuchen mal rauszufinden, warum ich mit dem Film so Probleme habe und du nicht. Okay, wahrscheinlich, weil ich ihn einfach von klein auf kenne. Ja. Kaspar Eichel, der die Hauptfigur spielt, Klaus, unfassbar süß finde, immer noch. Der ist schon sexy in dem Film. Kaspar Eichel ist einfach toll. Schon. Außerdem kann er schön singen, was ich nicht kann. Ich beneide ihn ein bisschen darum. Oder konnte. Ich glaube, er ist mittlerweile verstorben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, Für alle, die das Märchen Die Goldene Gans nicht kennen, ein armer Schusterjunge findet eine goldene Gans und kurz nachdem er sie gefunden hat, begegnen ihm diverse Menschen, die alle irgendwie was von dieser goldenen Gans abhaben wollen, bleiben aber dran kleben. Und nun hat er auch noch durch Zufall erfahren, dass es eine Prinzessin gibt, die zu verheiraten wäre, wenn man sie denn zum Lachen brächte, weil sie nämlich nicht lacht. Und dann sieht er irgendwie so diese Gefolgschaft, die da alle aus Gier an seiner goldenen Gans festkleben und findet es so schweinewitzig, dass er sagt, okay, damit muss ich zu der Prinzessin gehen, damit die wieder lacht. Gar nicht, weil er sie unbedingt heiraten und das Königreich erben will, sondern weil er sagt, es geht doch nicht, dass sie nicht lachen kann. Ja, ist ja sehr altruistisch eingestellt, das stimmt schon. Ja. Und ja, so ziehen sie dann los. Im Film kommt noch so ein Intermezzo, dass sie einen Prinzen, der laut äußert, dass er die Prinzessin entführen möchte, erstmal vorübergehend festsetzen. Außerdem hat der Protagonist in diesem Film noch 2 Brüder, Franz und Kunz. Franz auch als der Pechvogel bekannt. Und Kunz ist der Älteste und macht nicht viel draus, kann man sagen. Die beiden wollen auch auf eigene Faust die Prinzessin zum Lachen bringen. Und so trifft man sich dann letzten Endes im Schloss. Es gelingt Klaus mit seiner goldenen Gans und der ganzen Gefolgschaft, da hängt mittlerweile eine kleine Hochzeitsgesellschaft dran. Und der ganzen Gefolgschaft. Ja, tatsächlich die Prinzessin zum Lachen zu bringen, den ist der König aber so ein bisschen so, naja, so ein Schusterjunge, der kriegt meine Tochter nicht. Hier, was soll denn das? Zu diesem Zeitpunkt wird aber das Königreich überfallen von jenem Prinzen Raufbold. Störenfried. Prinz Störenfried. Raufbold Prinz Störenfried. War einer der Gefolgsleute, genau. Von Prinz Störenfried. Und der König sagt, naja, es gibt jetzt noch eine Bedingung. Also es muss jetzt noch mein Schatz in Sicherheit gebracht werden. Der König ist nämlich nicht der Hellste und hat eine große Schatztruhe anschaffen lassen, die im Hof steht und hat sein ganzes Geld hineinfüllen lassen. Aber diese Truhe passt nicht durch die Tür des Schlosses. Fragt nicht. Sie hat auch irgendwie gesagt Schlösser und sieben, sechs oder sieben? Sieben. Ja, sieben. Klar, Märchen. Ja. Sie hatte mich gewundert. Ich hatte sechs verstanden irgendwie oder so mitbekommen. Und dann habe ich gewundert, dass es nur sechs sind, aber für ein Märchen typisch wären ja sieben, genau. Wenn es sieben sind. Okay. Das sind so sechs Vorhängeschlösser und eins, das direkt in das eingearbeitet ist. Genau. Da hatte ich mich gewundert, genau. Es muss also ein Weg gefunden werden, diesen Schatz ins Schlossinnere zu bringen, damit Prinz Störenfried da nicht rankommt. Und auch das gelingt Klaus mit Hilfe von Physik. Ja. Klassisch. Physik ist Magie durch Wollen. Ja, so ein bisschen. Und zu guter Letzt ist dann aber tatsächlich die Gefolgschaft von Prinz Störenfried da vor Ort im Schloss, im Schlosshof und muss besiegt werden. Und das stellt der König als dritte Aufgabe und das schafft Klaus auch mit Hilfe von auch seinen Brüdern in diesem Fall und dieser gesamten Gesellschaft, die an seiner Gans dran hing. Und letzten Endes darf er dann tatsächlich auch die Prinzessin heiraten. Die das auch möchte. Das auch ein bisschen forciert am Ende. Bevor du sagtest am Ende des Filmes, bevor ich solle bedenken, wie alt der Film ist, bevor ich in einen feministischen Rant verfalle. Ja. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Okay. Ich weiß, dass das ein Märchen aus den 60ern ist. Also das Märchen ist noch älter, die Verfilmung ist aus den 60ern. Ja, das ist mir schon klar. Also Märchenfilm, das ist ein Märchenfilm aus den 60ern ist. Hier bitte Schnitt ansetzen für Katis Klugschwässereien, bitte. Es gibt auch neuere Märchen. Ich wollte nur sagen. Ja, das ist schon richtig. Ja. Nein. Das war auch nur ein Spaß. Okay. Du wirst ganz rausgeschnitten. Das wird interessant, weil dann hast du für keinen Film eine Zusammenfassung, mein Schatz. Hey, das ist mein Experiment. fand ich doof, nächster Film. Fand ich auch doof. So. Das ist gar nicht das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Das ist da, das kann einen stören, darüber kann man hinwegsehen. Ich bin der Meinung, man kann Dinge genießen und sie trotzdem kritisch betrachten, wenn man sich dessen bewusst ist, was problematisch ist. Und ja, dieses ganze Feministische und die Prinzessin Damsel in Distress, sie darf nicht lesen, sie darf sich keine eigenen Gedanken machen. Schlimm finde ich zum Beispiel auch, dass ihr aufgezwungen wird zu lachen. Also sie darf halt auch nicht lachen. Das ist genau, das ist schon... Das ist schon sehr problematisch. Ich habe das mir vor ein paar Jahren mal zurecht schön geredet. Man kann da auch darüber streiten, über meine Interpretation, dass dieses Nicht-Lachen-Können ja noch aus einer Zeit schon als Begriffe wie Depression oder Ähnliches nicht geläufig waren. Und ich sag mal so, sie wirkt am Anfang schon sehr gelangweilt, sobald sie vorgestellt wird. Und ich glaube, es geht... Auch Klaus, und der sagt das ja auch so schön, darum ihr so ein bisschen Lebensfreude wiederzugeben, weil die fehlt ihr tatsächlich an vielen Stellen. Aber das ist so ein bisschen das, was ich heute auch in Kinderserien immer noch so problematisch finde, dass alle immer gut gelaunt sein müssen, alle müssen immer happy sein. Da werden wir vielleicht mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir mal irgendwann ein zweites Mal hier bei uns in diesem Podcast-Format über My Little Pony sprechen. Mhm. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, was ich mit dieser Serie habe. Mhm. Das nehmen wir da nochmal auseinander. Aber das ist gegeben. Das ist typisch für so alte Sachen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Film, so wie er ist, auch aufgrund dieser doch relativ problematischen, feministischen Seite Kindern heute noch so zeigen würde, ohne es vorher einzuordnen. Aber das haben viele Märchenfilme miteinander gemeinsam. Okay. So, das ist nicht das Problem. Aber ich hatte ja auch gesagt, bevor ich jetzt hier irgendwie stundenlang über diesen Film rante und ganz erzähle, wie furchtbar ich das finde, erzähl du doch mal, was dich an diesem Film bis heute so fasziniert. Also es ist ganz viel Nostalgie dabei natürlich, weil ich den kenne, seit ich, weiß ich nicht, fünf bin oder so. Oder noch jünger. Mhm. Also wirklich, seit ich sehr klein bin. Ich finde die Musik in dem Film unfassbar catchy. Es gibt das Schusterlied und es gibt dieses 1-1-Lied, das Wannelied mit der Gans, die sehr ähnlich sind von der Melodieführung. Ja, doch. ich mag das ja gerne. Ich mag einfach diese sehr positive Hauptfigur, die Klaus abgibt. Mhm. Also der einfach mutig ist und lebensfroh und unerschrocken und freundlich aber eigentlich dabei. Ja. Also der will keinem was Böses, sondern der zieht halt auch nicht los, um jetzt irgendwie reich und arbeitsfrei zu werden, wie seine Brüder, die sagen, viel Geld haben und nicht arbeiten müssen, finden so gut. Er will halt tatsächlich, dass die Prinzessin fröhlich ist. Mhm. So. Wo man jetzt dann drüber streiten kann, wie bedingt das sein muss. Aber das mag ich einfach sehr gerne. Und ich glaube, ich mochte tatsächlich immer diese sehr überspitzten Stereotype, die in diesen Anhängseln an der Gans quasi gezeigt werden, weil die sind alle extrem überspitzt. Also es gibt die beiden Wirtstöchter, die eine, die unfassbar neugierig ist und immer sagt, nein, sag mir doch. Und die andere, die besserwisserisch ist und sagt, das weiß ich doch alles viel besser, ich weiß das doch besser. Könnte Kathi heißen. Sie heißt Lies. Nee, Gret, glaube ich. Ich weiß, ich wechsle, ja. Ist egal. Und es wird halt, wie die Goldene Gans an sich als Märchen das halt auch zeigt, so dieses Festkleben an der Gier, an der eigenen mehr oder weniger, indem sich alle auf die Goldene Gans stützen. Und das fand ich irgendwie immer ganz schön. Also ich komme ja nun mal aus einem sozialistischen Land und einer sozialistischen Gesellschaft und dieses Reichsein um jeden Preis ist was, dem stehe ich ein bisschen skeptisch gegenüber. Und okay. Das ist dieser Film ja auch durchaus. An einigen, also der König, der so fanat in seinen Schatz ist, dass er irgendwie logische Bedenken und Dinge aus dem Weg räumt, während er diese Truhe bauen lässt für seinen Schatz und die Brüder und alles. Weiß ich nicht, also es ist einfach ich bin einfach immer fröhlich, wenn ich den Film gucke. Und ich mag Karin Ugowski sehr gerne, die Prinzessin spielt, ja. Weil die unfassbar süße Grübchen hat. Das ist auch, also der Film ist mit also mit so Charaktergesichtern besetzt, ja, würde ich sagen. Ja. Ich kenne die Namen von den Leuten alle nicht. Die wird man wahrscheinlich in diesen DEFA-Produktionen regelmäßig gesehen haben. So eng vertraut bin ich mit den Namen jetzt alle nicht. Aber die sind schon mit so Charakterköpfen besetzt. Mhm. Also dieser runde Kunz, dann dieser etwas schlachsige und tollpatschige Pechvogel. Uwe Dommisch, glaube ich, der ist tatsächlich relativ bekannt okay. vom Namen her. Ja. Genau. Ich bin da nicht so firm. Das ist schon typisch auch für diese DEFA-Filme irgendwie so, auch die Ausstattung. Der Film ist halt auch knallbunt, also die Kostüme sind knallbunt. Da wird sehr viel Wert auf Farbe gelegt. Wobei ich die ganze Zeit immer, wenn dieser Hofgelehrte im späteren Teil des Filmes dann vorkommt, habe ich gedacht, was ist das für ein komischer Aushilfs-Willy Wonka? Also, ist das tatsächlich? Also mit diesen unfassbar violetten, purpurfarbenen Klamotten und diesem langen, großen Hut. Er sieht schon aus wie Willy Wonka so ein bisschen. Naja, der Witz mit den Farben ist natürlich, dass je greller die Farben im Original sind, desto besser hat man sie auch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher auseinanderhalten können. Das ist auch deutlicher. Ja. Und das war einfach in der Zeit, wo Schwarz-Weiß die Mehrzahl der Fernsehgeräte deswegen, war. Deswegen war Supermans Kostüm in der Schwarz-Weiß-Serie, die es in den 50ern gab, auch braun. Weil das eben eher nach Blau aussah, wenn man es schwarz-weiß und sah halt eher danach aus, als sei sie blau, so wie Superman ja aussieht. Blau-rot. Also ich find's ganz angenehm, dass diese DEFA-Märchenfilme alle relativ kurz sind. So ein Stündchen, dann ist da auch vorbei. Mhm. Ich finde gerade die ARD-Neuverfilmungen, die sind oft sehr ausladend und versuchen das alles noch irgendwie zu strecken mit so einer logischen Fantasy-Handlung und all das. Das ist vielleicht auch für so ein Märchen gar nicht nötig. Es muss nicht alles logisch aufeinander aufbauen. Das habe ich heute wieder gemerkt und das ist in vielen Märchenfilmen so. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu dem Film, den wir nachher gucken. Mhm. Der sehr ausladend ist, wo aus einer ähnlichen Zeit kommt. Ich gebe dir recht, also das sind alles Elemente, so Symbole und all das, die ich da auch wiedererkenne und die auch so typisch für Märchen sind. Irgendwann driftet der Film aber derartig in Surreale ab und das ist für mich so ein, auch beim ersten Mal so cringeworthy gewesen, schon direkt zu Anfang. Weil immer, wenn Leute diese Gans anfassen oder auch nur anfassen wollen, werden sie eben an diese Gruppe dran geklebt. Erst an die Gans und dann gibt's so ein Wulli, Wulli, Wulli und dann werden sie an den letzten dran geklebt. Mit der Kleidung oder mit einem... Was kommt dann? Wulli, Wulli, Wulli. Wulli, Wulli, Wulli. Na toll, jetzt kann ich ihn nie wieder ernsthaft gucken. Wulli, Wulli, keine Ahnung, kann auch nichts dafür. Nee, ist richtig. So ein Zaubergeräusch halt und dann werden sie da dran geklebt. So wahrscheinlich mit so einem Propapier auf dem Kamm, so keine Ahnung. Oder vielleicht ist es auch das Kazoo-Kit, wer weiß es. Ja, wann. So. Und das erinnert mich schon so ein bisschen an Entführung, was da passiert, weil irgendwann ist das ja gar nicht mal mehr so, dass die Leute diese Gans anfassen wollen, sondern Klaus geht ja hin und lädt die Leute praktisch ein, diese Gans anzufassen und lockt sie praktisch schon, um sie eben dieser Gruppe hinzuzufügen. Und das hat dann plötzlich schon so Entführungsthematik. Und es ist so, ich finde, das Wort, was in diesem Zusammenhang am häufigsten gesagt wird, ist, nein, ich will das nicht. Und das hat mich total gestört. Das ist so dieses, Kollege, du entführst die gerade für deinen eigenen Spaß, für deinen eigenen Zweck. Du willst die Prinzessin zum Lachen bringen, dann geh da hin und mach was selber. Aber der hat hinterher 20 Leute an sich dran. Also ihm noch so eine kleine Waldkapelle, so drei so Leute, so Spielmänner auf einer, ist das eine Laute und eine Geige? Laute und eine Trompete und irgendwie sowas. Ja. Eine Flöte ist das tatsächlich, glaube ich. Und dann auch eine ganze Hochzeitsgesellschaft und den Wirt und seine Töchter. Und der Esel. Und den Esel, der noch hinten dran sitzt. So, das sind alles Leute, die gegen ihren Willen mit ihm mitgeschleppt werden. Ob das jetzt aus der Gier heraus passiert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das sind etliche Leute dabei, die nicht diese Gans anfassen wollten, sondern wo Klaus gesagt hat, du kommst jetzt auch noch mit, ich mache mir Spaß. Und er lacht die Leute aus. Und das ist so, das ist das, was ich an diesem Märchen so problematisch finde. Und was mir den Film halt auch beim zweiten Mal wirklich fast unerträglich gemacht hat. Wo ich dachte so, ich will das nicht jedes Mal sehen. Die werden gegen ihren Willen von dem Vorhaben gerade abgebracht, weil sie, vielleicht müssen sie irgendwo hin, haben einen wichtigen Termin, ein verwandter Mensch liegt im Sterben, müssen sich darum kümmern, das ist natürlich alles irgendwelche Spinnereien, und das ist vielleicht auch zu viel reininterpretiert, ist mir bewusst. Aber das ist halt alles möglich, und das sind alles so Dinge, wo ich denke, so Symbol hin oder her, das ist alles nicht im Konsens passiert, was da passiert, und das ist echt schwierig in der Darstellung auch. Es ist, ich ahnte schon, dass du auch darauf hinaus wollen würdest. Ich sehe das halt ein bisschen anders tatsächlich, einfach weil für mich da dieser Faktor Gier dabei steckt. Das trifft vor allem auf den Wirt und seine beiden Töchter, die Ersten sind, die da rangehen zu. Die Musikanten werden von dem Wirt angefasst und an die Gans geklebt, nicht von Klaus. Klaus läuft einfach vorbei. Der Wirt ist am Ende der Letzte, der dem Fiedler den Bogen wegnimmt von der Fiedel. Und deshalb werden die dran geklebt. Also das ist nicht Klaus tatsächlich. Dass die trotzdem an der Gans kleben bleiben, ist problematisch, gebe ich zu. Aber sie fassen ja nicht die Gans an, sondern sie fassen jemand anderes an. Und am Ende des Filmes sieht man, dass wenn jemand ein Objekt anfasst, selbst ein Objekt, das Klaus anfasst, während er diese Gans anfasst, dass sie trotzdem nicht an diese Gruppe dran geklebt werden. So, das ist für mich ein bisschen seltsam in dem Moment. Also das ist auch, da ist der Film in der Logik selber nicht so ganz konsequent. Das stimmt, die Logik ist da nicht sehr konsequent. Aber also so wie ich das Märchen kenne und mittlerweile verstehe, wo ich erwachsen bin und nicht mehr Kind, ist es halt schon so ein bisschen. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Volljährig. Es ist halt schon so, dass dieses Streben, um jeden Preis reich zu werden und im Zweifelsfall gerne ohne Arbeit, sondern indem man sich einfach von irgendwas, was einem nicht gehört, ein Stück abrupft, in dem Fall, und generell Besitz dazu führt, dass man daran gebunden ist. Also das ist ja so diese alte Diogenes im Fass-Geschichte auch, der gesagt hat, so, naja, am wenigsten Sorgen hat derjenige, der nichts besitzt, weil dann muss er nicht fürchten, dass es ihm weggenommen wird. So. Da gibt's auch diesen Sinnspruch, auf den ich gerade nicht komme. Besitz verpflichtet oder was war das? Eigentum verpflichtet, genau. Ja, so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen das, was für mich da immer drin gesteckt hat. Also dass dieses was haben wollen und davon auch nicht lassen können und davon angezogen sein, dieses haben wollen, dazu führt, dass man dran kleben bleibt und sich selber dran fesselt so ein bisschen. Ja, das wird halt bei den ersten drei Leuten so, oh, darf ich mal anfassen, darf ich eine Feder haben? Da wird das noch thematisiert und am Ende wird das halt einfach nur noch vorausgesetzt, dass es in diesen Leuten drin steckt und nicht mehr gezeigt. Das ist richtig. Also ich gebe dir recht, dass der Film das nicht sauber ausarbeitet und auch unlogisch ist in der Handhabung des Ganzen, gerade beim Endkampf gegen Prinz Störenfried. Genau. Dass der dann da kleben bleibt, das ist natürlich die Zauberkraft der Gans, die dem Klaus dann hilft, weil der Störenfried ja sowieso ein Bösewicht ist, unabhängig, ob er jetzt die Gans klauen wollte oder nicht. Und dass Klaus Leute dahin lockt, waren ja tatsächlich die von Prinz Störenfried, wo er vorher schon belauscht hatte, dass er die Prinzessin entführt. Ja, nee, das klar. War ja so ein bisschen, wir locken die mal und versuchen die festzusetzen, damit die der Prinzessin nichts tun können. Das ist gar nicht, das ist, so, also das ist kohärent in der Story, ja, in der Motivation auch dieses Klausis da. Dass da einiges nicht im Konsens passiert, das ist richtig. Gerade bei den ersten drei Mädels und Wirt, Töchter von Wirt und Wirt, ist es aber eher so, zumindest lese ich das so, da kann man aber drüber streiten, gebe ich dir recht, jetzt musst du auch die Konsequenzen tragen dessen, was du getan hast. Bei den so. Dreien habe ich tatsächlich noch am wenigsten ein Problem damit. Aber alleine so dieses Nein, ich will nicht mit, sollte einfach auch in Popkultur oder in Medien, die Kinder konsumieren, dann auch dazu führen, dass Leute eben nicht gezwungen werden, irgendwohin mitzukommen. Also diesen Film würde ich Kindern heute nicht mehr zeigen. Ganz eindeutig nicht. Da wird ganz klar gesagt Nein, und über dieses Nein wird sich hinweggesetzt. Und das fand ich damals problematisch, von einem Jahr oder zwei, wo wir den das erste Mal gesehen haben. Und das fand ich heute genauso problematisch. Unabhängig davon, ob das Ganze ein Symbol hat oder irgendwie, dann hätte man dieses Symbol, hätte man diese Folgen dieser Gier anders zeigen müssen, anstelle eben diese Entführungsthematik damit reinzubringen. Wie gesagt, andere Zeit, vielleicht würde man so einen Film heute anders drehen oder gar nicht mehr. Ich weiß nicht, gibt's eine ARD-Neuverfilmung von der Goldenen Gans? Weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Könnte man nochmal gucken. Ich habe zumindest, glaube ich, keine gesehen bisher davon. Die haben so ziemlich alles, was damals von der DEFA gemacht worden ist, auch nochmal irgendwie so neu hübsch gemacht. Ja, und die haben ja auch die haben ja schon mehr noch verfilmt, weil die DEFA nicht alles verfilmt hat natürlich. Und die mit dieser Märchenreihe sehr erfolgreich waren wohl, haben sie ja auch schon Andersen und ähnliches, also nicht mehr nur die Grimms Märchen, sondern andere auch verfilmt. Ich meine, dass die Grimms unfassbar viel gemacht haben, sieht man daran. Wir haben, glaube ich, habe eine doppelbändige Ausgabe und du hast da oben nochmal so eine schmale. Die ist aber wahrscheinlich nicht so vollständig wie meine. Also ich habe diese schmale, ich habe noch eine sehr dicke rote, die steht im roten Regal, das siehst du gerade nicht. Okay. Und ich habe noch drei oder vier andere Märchenbücher, glaube ich. Ich habe nämlich auch meine Grimms-Märchen von meiner Kindheit noch. Das sind zwei dicke Bücher, kleingeschrieben mit schönen Kupferstich-Illustrationen. Eins, also wirklich Lieblingsbücher von mir, halte ich wirklich hoch, die beiden. Und die haben wahnsinnig viel gemacht und keine Ahnung, hört mal den Märchenstunde-Podcast nach. Ja. Der ist schön. Nochmal so als Podcast-Tipp. Den gibt es zwar aktuell nicht mehr, den müsste man aber noch abrufen können. Ich denke. Also das ist ja das Schöne am Podcast, dass wir nicht verschwinden müssen. Sucht mal danach, vielleicht gibt es die Märchenstunde noch. Okay. Also es gibt tatsächlich seit 2013 eine Neuverfilmung von der Goldenen Gans. Ich finde ja übrigens tatsächlich diese ProSieben-Märchenstunde, die ProSieben eine Zeit lang gemacht hat, die ist, glaube ich, ziemlich unterschätzt, weil da eben auch viele Comedians dabei waren. Es gibt eine Neuverfilmung, vielleicht war es die ProSieben-Märchenstunde, vielleicht war es auch die ARD-Verfilmung, ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, da spielt Bernd das Brot bei Frau Holle mit. Das müsst ihr euch mal holen. Das ist ja fantastisch. Ja. Ne? Also da müsst ihr nochmal nach Ausschau halten. Also diese Szene, wo dann der Ofen aufgeht, da sitzt dann Bernd das Brot drin. Ich weiß nicht, ob es die ProSieben-Variante war oder die von der ARD. Da müsst ihr nochmal nachschauen. Ja. Vielleicht war es auch was ganz anderes und ich bringe zwei Sachen durcheinander. Wir hatten neulich auch damals, als wir, glaube ich, die Goldene Gans geguckt haben, auch diese ProSieben-Märchen schon mal versucht nachzuholen. Ja. Das war ja das mit dem, ich vergesse immer seinen Namen, wie er mit dem großen Hund und dem großen Märchen. Ja, Thomas Fritsch war das, ne? Thomas Fritsch, genau. Mit dem Erzähler. Genau, mit dem Erzähler, was schon großartig ist, irgendwie so, und alles hübsch eingebettet und sehr witzig, tatsächlich. Wie diese South Park-Folge mit Malcolm McDowell. Ich komme aus Großbritannien. So. Was? Ja. Genau. Ja, ich finde ihn schwierig für Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, dass Nostalgie da ein Faktor ist. Es gibt andere Märchenfilme, also dieser von mir angesprochene Frau Holle-Film, wenn er auch eine DEFA-Produktion ist. Es gibt viele dieser DEFA-Filme, da haben wir ihn heute auch geguckt bei Netflix. Da werden wir gleich mal schauen, ob es diesen Frau Holle-Film gibt, ob das eine DEFA-Produktion ist. Weil ich habe gesehen, dass es eine Frau Holle-Produktion bei Netflix gibt, aber ob es die ist, die ich meine, weiß ich nicht. Aber diesen Goldene Gans finde ich für Kinder gänzlich ungeeignet. Also ich würde dann tatsächlich rein aus Interesse mal diese neue Verfilmung von ARD gucken, einfach wie die dieses Thema bearbeiten. Müsste man im Fernsehen mal abpassen, da kommt das Märchen. Ja, ja. Es ist halt so ein bisschen, weiß ich, also ich, ja, du hast recht, da ist viel, was nicht im Konsens passiert. Und es ist nur zum Teil zu entschuldigen mit, wer gierig ist, muss die Konsequenzen tragen. Weil das kann man anders darstellen als. Und es sind nicht alle als gierig dargestellt worden, die am Ende an dieser Gans klebten, das ist richtig. Ansonsten ist der Film schön gedreht, Kostüme sind toll. Kaspar Eichel ist süß. Die Kostüme sind bunt und schön und all das. Also das, an dem Film, an der Machart dieses Filmes ist. Also auch an der Produktionsart und sowas, ist daran überhaupt nichts auszusetzen. Das ist wahrscheinlich mit einer der schönsten Märchenfilme, die ich auch im Bezug auf die DEFA jemals gesehen habe. Mhm. Einfach von dieser kleinen Fernseh-Studio-Produktion. Also wenn wir nachher Aschenbrödel gucken, der ist natürlich, das ist ja Bombast, das ist ja riesig. Das ist ja so ein Monumentalfilm, möchte ich fast schon sagen. Ja. Ein Meisterwerk. Mit dem großartigen Rolf Hoppe, der leider gerade verstorben ist. Ja, das ist wohl so. Das ist natürlich ein paar Nummern kleiner, in diesen DEFA-Studios gedreht vermutlich. Aber das ist so, Wie gesagt, die Thematik da drin und wie diese Thematik behandelt worden ist, die halte ich dann doch für doch äußerst problematisch. Ja. Also wenn ihr erwachsen seid und auf das Thema vorbereitet seid quasi und sagen könnt, okay, ich betrachte das im Zweifelsfall auch im Kontext einer Zeit- und Gesellschaftsform, in der dieses Konsensding noch nicht so propagandiert wurde oder gelebt wurde, auch wie heute, ist es ein schöner Film zum Angucken. Ja. So. Es ist aber wirklich eher so ein nostalgisches Ding. Und wir haben ja öfter mal Dinge aus meiner Kindheit besprochen, wo ich auch gesagt habe, heute könnte man diese Filme halt einfach nicht mehr drehen oder Kindern auch nicht mehr zeigen. Da wäre ich heute auch vorsichtig. Wichtig ist, Dinge eben mit Kindern zu gucken oder auch für Kinder zu gucken, um sie dann hinterher zu entscheiden. Mhm. Das müsst ihr auch selber entscheiden. Ich kann euch nicht vorschreiben, was ihr mit euren Kindern gucken könnt und was nicht. Und wenn ihr euren Kindern Peter Pan zeigen könnt, möchtet, dann tut das. Ich würde es nicht tun. Ich würde es auch nicht. Also Disneys Peter Pan. Das ist kein Film, den ich meinen nicht niemals existierenden Kindern zeigen werde. Auch nicht unserem Neffen. Nee. So, also das ist schon schwierig. Gut, hast du noch was brillant Wichtiges zu diesem Film vergessen? Eins und eins, ich bin der Schuster Klaus. Irgendwie sowas. Wir gucken jetzt Aschenbrödel. Ach, war das schön. Findest du? Ich finde den immer wieder schön. Das ist gut, ich auch. Ach, war der schön. Ja. Sollen wir verraten, welche? Haben wir schon, ne? Batman hält die Welt in Atem. Nein, ist natürlich der Klassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ohne den es ja nicht Weihnachten wird bei uns. Das ist einer der besten Jerry Lewis-Filme tatsächlich. Ach nee, warte, das ist Aschenblödel, Entschuldigung. Es gibt tatsächlich einen Aschenbrödel-Film mit Jerry Lewis. Okay. Drei Wünsche für Aschenblödel heißt der, glaube ich. Möchte ich den sehen? Ich weiß nicht, ich habe den als Kind ganz gerne geguckt. Okay. Ich müsste den auch nochmal so als Realitätsabgleich, aber Jerry Lewis-Filme sind jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Also ich habe Jerry Lewis immer gerne gesehen. Okay. Keine Ahnung. Ja, haben wir auf jeden Fall jetzt nicht gesehen, Jerry Lewis. Nee, haben wir jetzt nicht gesehen, das ist richtig. Ja. Sondern den Klassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel aus der DEFA-Produktion. DEFA-Produktion, deutsch-tschechische Produktion in dem Sinne. Ja. In dem Fall gedreht an der Moritzburg. Die Moritzburg, genau. Also schon wieder Moritz. Ort und Burg selber, beide heißen Moritzburg. Die ist wunderschön. Leuchtend gelb, an einem See gelegen, kommt über so eine lange Brücke dahin und so. Das wurde verwendet für die Außenkulissen, weil es in der Nähe von Dresden und die DEFA saß ja in Dresden oder hatte da einen Hauptsitz auf jeden Fall. Und es war ein sehr wunderschöner, sehr passender und sehr nahegelegener Drehort tatsächlich, den man gut nutzen konnte. Ja. Und ganz im Gegensatz zu dem, den wir vorher gesehen haben, was so eine Studio-Fernsehproduktion gewesen ist, ist das also mit der Landschaft hier ganz toll, alles verschneit und Wald und ganz tolle Kulissen, eben auch mit diesem Gutshof, wo sie dann eben, wo Aschenbrödel dann eben spielt, also wohnt und lebt und arbeitet und macht und tut und dies und das, ist ja im Kern die ganz normale Cinderella-Geschichte. Ja, genau, ne? Die ganz normale Aschenputtel-Geschichte. Nur, dass eben hier nicht das Bäumchen auf dem Grab der Mutter gepflanzt wird, sondern sie einfach so diese drei Haselnüsse bekommt, in denen dann die Sachen drinstecken. Ja. Also heißt, in Amerika wird der Film oder im englischsprachigen Raum auch Three Wishes for Cinderella genannt. Genau. Ich habe übrigens mal vor nicht so langer Zeit rausgefunden, warum das im Englischen Cinderella heißt. Weil es von Cinder kommt. Es geht sogar noch weiter, Cinder als Asche. Ja. Und dieser Nachsatz Ella, ähnlich wie der Nachsatz Puttel, heißt Arsch. Also Aschenputtel ist im Grunde genommen der Aschenarsch. Es ist kein Witz, es ist halt der Dödel, der in der Asche rumgräbt. Das ist halt. Also im Prinzip drei Haselnüsse für den Arsch. Entschuldigung. So heißt dann die Folge. Ey, aber wir lieben den Film. Also wir machen diese Witze nur deshalb, weil wir ihn lieben, nicht weil wir ihn scheiße finden. Bei dir war ja irgendwie die Wahrnehmung, ich würde den Film nicht mögen. Ja, weil wir, als wir den das erste Mal zusammen gesehen haben. Wir haben schon, glaube ich, einmal mindestens gemeinsam gesehen. Ja. Und ich erinnere mich nur noch lebhaft daran, wie sehr du dich über die Frisur von dem Prinzen aufgeregt hast. Der sieht halt aus wie Prinz Eisenherz. Also Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich finde auch den ganzen Prinzen, also das ist wieder mal so dieses, ach, das arme kleine Mädchen. Die Geschichte von Cinderella ist ja auch nicht ohne Probleme. So, das haben wir eben in der Besprechung schon, dass diese Märchen und Märchenfilme oft eben auch so dieses, ach, das kleine Mädchen, was sich irgendwie, also kurz gesagt, also diese ganze Motivation von Cinderella, von Aschenputtel, Aschenbrödel ist ja dann ein Typ. Also der Typ ist ja der Grund für ihr Handeln. Und das ist immer problematisch. Das ist gerade bei Frauenfiguren so. Aber das ist halt auch gegeben. Es ist halt ein Märchenfilm. Damit muss man tatsächlich dann einfach leben oder sie halt eben nicht gucken. Mehr Möglichkeiten hat man dann nicht. Nein. So. Also entweder lässt man sich von diesem wunderschönen kleinen Märchenfilm begeistern oder lässt es halt. Also das ist, andere Möglichkeiten hat man bei Märchen halt nicht. Also entweder zusehen, rauszukriegen, wo sie problematisch sind, das kritisch hinterfragen und dann genießen. Ja. Ja. Ich muss gerade denken an, ich weiß gerade nicht mehr, welche Schauspielerin das war, Keira Knightley vielleicht, keine Ahnung, die gesagt hat, sie würde ihrer Tochter nie Ariel zeigen. Ja. Sie findet den Film ganz toll und schön und hat ihn als Kind immer geliebt und sowas. Aber die Botschaft, seine Stimme aufzugeben, um so einen Prinzen zu kriegen oder vielleicht auch nicht zu kriegen, will sie halt ihrer Tochter nicht geben, mitgeben so. Und das steckt ja da drin letzten Endes. Das ist exakt das, was da passiert. Also sie gibt ihre eigene Stimme, ihre eigene Identität auf, um eben an diesen Prinzen ranzukommen und opfert sich und ihre Identität. Und das passiert hier in Aschenbrödel zum Teil ja auch. Also nicht, dass sie sich aus eigener Kraft aus dieser Tätigkeit als Dienstleister, müssen die Handlung, glaube ich, nicht zusammenfassen, oder? Also wenn ihr Aschenputtel nicht kennt und eine Zusammenfassung wollt, dann ist euch hier nicht mehr zu helfen. Seid ihr entweder zu jung für diesen Podcast, nämlich 3 oder so? Oder 29, weil hier nur so ältere Leute sind tatsächlich. Dann tut es mir sehr leid für euch, dass ihr als Kinder nicht mit Märchen in Kontakt gekommen seid oder später. Lest es einfach mal oder guckt den Film an. Ich kann auch mit diesem Disney-Cinderella-Film nicht mehr so besonders viel anfangen. Mhm. Als Kind fand ich ihn wunderschön, weil er total toll gezeichnet ist. Und auch dieses Bibbidi-Babbidi-Bu, war ich unheimlicher Fan von. Ich aber so nie ganz gesehen. Nie ganz gesehen. Nee. Gut, halt, holen wir bei Gelegenheit auch nochmal nach. Ich finde ihn aber, wie gesagt, gar nicht mehr so schön. Mhm. Also ich habe diese Disney-Filme von früher, auch Dornröschen, auch wenn das so einer dieser ersten großen war, auch Schneewittchen und sowas, die haben schon ein bisschen was von ihrem Zauber für mich verloren in den letzten 15 Jahren, so in dem Sinne, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also was ich kenne von dem Cinderella-Disney-Film, ist für mich einfach ein bisschen too much magic. Ja. So. Also dieses, es muss alles irgendwie verwandelt werden und dieses und jenes und so. Also das, die USA ist aber auch so haben ja in der, ja, und die USA haben ja in den Märchen immer noch ihr eigenes Ding dazu erfunden, so ein bisschen zu den klassischen Märchen, wie sie bei Grimms drin sind. Also Grimms Märchen sind ja dann auch Sammlungen und die werden ja durch ganz Europa so Cinderella und ich glaube auch Rotkäppchen sind so ganz klassische französische Märchen. So, das sind in dem Fall dann aber adaptiert, ich glaube nach Osteuropa, also die Versionen, die wir jetzt hier in Aschenbrödel gekriegt haben, ist, glaube ich, eine osteuropäische Version. Also eben auch eine Abwandlung, ein Remix praktisch. Ja. So, aber die Disney-Versionen von diesen Märchen, die sind ja zum Teil derartig geschönt und verhätschelt und vertätschelt, dass ja zum Teil die ganze Brutalität dieser Märchen entfernt worden. Ja. Und das bisschen an Drama noch drin gelassen, was man braucht, um die Geschichte noch halbwegs dynamisch erzählen zu können. Mhm. Ansonsten ist das ja offen. Also Disney-Filme, wenn ihr die mögt, schön und gut, aber das ist ja oft Eye-Candy. Also, dass die heute noch so gut funktionieren, liegt ja daran, dass die noch so gut, dass die handwerklich einfach so perfekt sind. Ja. Zurück zu Aschenbrödel. Ja, zurück zu unserer Version. Immer wieder schön. Nicht zuletzt auch wegen der fantastischen Musik von Karel Svoboda. Ja. Die ist einfach, das wäre hier für, ich war ja letztens bei dem Abschiedsduell der Cinematic Smash Brothers beim Deathmatch. Das Smash, genau. Und da war eine der Fragen, die wir hätten vorbereiten können, auch ikonischste Filmmusik. Wäre auch gegangen. Ich bin nicht drauf gekommen, aber wäre bestimmt eine geile Antwort gewesen. Ich war mit der Musikfrage Gott sei Dank nicht dran. Aber die Anna hat gut performt. Ja, muss hat man sie. Sagen. Wunderbar. Ja, schön gut. Wunderbar, genau. War ohnehin ein geiler Abend. Ja, also, mega. Und das ist aber so die Musik, die einfach, die hat man sofort im Ohr, die bleibt auch, die ist toll. Und das ganze Setting ist einfach toll gemacht. Es ist sehr viel größer, als wir es jetzt bei der Goldenen Gans gesehen haben. Man hat ganz viel Personal ringsrum wirklich. Also aus diesem Gutshof, der ja eigentlich Aschenputtel gehört, den aber die Stiefmutter an sich gerissen hat. Massenweise Personal, das da rumrennt und Dinge erledigt. Der Königspalast ist quasi voll von Bediensteten und anderen Leuten und so. Das ist viel lebendiger als, also normalerweise hast du bei Aschenputtel halt eben die böse Stiefmutter, die beiden Stiefschwestern, die bösen und Aschenputtel. Und das war's. So, vielleicht noch eine Gouvernante, die da durchs Bild läuft. Aber das ist im Grunde genommen, weil das Personal ist dann eben Aschenputtel. Und das ist hier viel, viel größer. Also das ist wahrscheinlich auch ein besseres Abbild der Zeit, die dieser Film darstellen soll. Dass so ein Gutshof eben nicht aus 3 Leuten bestanden hat, die da gewohnt haben, sondern eben auch aus denen, die dafür gearbeitet haben. Aschenputtel mag ein gutes Hausmädchen sein, aber sie hat jetzt keinen Koch, keine Schneiderin, kein dies, kein das, kein jenes. Genau. Großartig finde ich immer wieder Rolf Hopper als König. Ja. Leider jetzt gerade erst verstorben vor kurzem. Ich finde auch die Königin ist Best Pony in dieser Königsfamilie. Schon, ne? Die ist großartig. Also wie sie auch den König immer so lang macht und dann immer so auch, die, was, der, das, so, was der Prinz dann eben auch macht, dann immer so ein bisschen auch dem so lass ihn doch mal, er wird es uns schon sagen, du musst das nicht alles wissen, so, ne? Kannst alles essen, damit nicht alles wissen, so in dem Sinne. So, Motto, genau. Und das Ganze mit so einer wirklich majestätischen Gelassenheit. Ja, der König neigt ja schon so ein bisschen zur Cholerik teilweise, ne? Gerade in Bezug auf den recht rebellischen Prinzen. Und die Königin hat das einfach so, die hat ihren Mann gezähmt, die ist der festen Überzeugung, dass irgendwie auch ihren Sohn zähmen wird. Genau. Und sieht das Ganze so ein bisschen entspannt und gelassen und kann aber auch so Spitzen austeilen. Ja, das ist wunderschön. Also ganz trocken auch. Ja, großartig. So, ne, so aus dem Gürtel geschossen irgendwie so. Ja, ne? Ja. Ganz, ganz toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, toll. Also dieses Thema, dieses Musikthema wiederholt sich halt die ganze Zeit. Wir könnten jetzt noch eine Viertelstunde weiter loben, oder? Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich. Ja. Ich finde auch wenig problematisch, also das abgesehen von dem, was wir eben angesprochen haben. So. Was aber halt ein klassisches Märchenproblem ist. Märchenproblem ist tatsächlich. Und also es gibt so viele Dinge, die diese Version auch anders macht als das Originalmärchen. Märchen eben dieses. Es gibt nur eine Stiefschwester. Mhm. Das Dorchen. Es gibt auch diese ganze Szene mit der abgehackten Hacke eben nicht mehr. Gott sei Dank. Ne, auch so dieses Guckeridu, Pudis im Schuh. Mhm. Das finde ich in diesem Original Grimms Märchen am anstrengendsten. Mhm. Weil du hast halt in klassischen Märchen immer diesen Dreierschritt. Mhm. Und beim dritten Mal ist es dann eben die richtige, die echte Aschenputtel, die dann eben den Prinzen kriegt. Und das erste beiden Male sind es eben die Stiefschwestern. So, das braucht's hier nicht, weil der Prinz hier einen eigenen Antrieb hat, sie zu finden. Ne? Ja, genau. Und es ist auch tatsächlich, also das würde vieles nochmal sehr viel fragwürdiger machen in dem Film, wenn da immer noch die Frauen sich Ferse und Zähne abhacken, um tauglich zu sein für den Prinzen letzten Endes. Das tut hier nicht Not. Wobei ich es auch ein bisschen sackig von dem Prinzen finde. Ich kann ihn verstehen, aber ich finde es trotzdem sackig, dass er dann am Ende Stiefschwester und Stiefmutter in diesem Teich frieren lässt. Das ist auch ein bisschen Genugtuung fürs Publikum so ein Stück weit. Ja. Ne? Die haben sich halt den ganzen Film benommen wie Arsch und landen dann in diesem gefrorenen Weiher da, in diesem Tümpel. Ja. So, das ist dann Schadenfreude, die man auch empfindet. So dachte man, das kriegt hier ja Fett weg und Happy Birthday. So, ne? Das stimmt. Was ich sehr schön finde, ist, dass Dorchen tatsächlich nicht hässlich ist. Also sie haben keine hässliche Schauspielerin. Sie ist eigentlich eine hübsche. Eher rund, aber knuffig, sieht eigentlich süß aus, wenn die freundlich lächelt und lacht, dann ist das wirklich eine hübsche auch. Ja. Mag ich sehr gerne, dass da einfach wirklich gesagt wird, okay, auch hübsche Menschen können einfach einen scheiß Charakter haben, so ein bisschen. Die beste ist ohnehin Klein Röschen. Da waren wir ja beide so Fan von. Ja. Ist auch eine von diesen Prinzessinnen, in Anführungszeichen, von den etwas betuchteren Damen, die hinterher auf diesem Ball sind und dem Prinzen vorgestellt werden. Und die ist so eine Rubensfrau, hätte ich fast gedacht, wie sagt man denn? Es gibt noch ein bisschen besseren Begriff dafür. Also auf jeden Fall so eine sehr runde, so eine sehr... Auch eine große. Ja, sehr temperamentvoll. Ja. Und die holt sich ihn gleich 2-3 Mal in dem Arm. Ja, so, ja, ne? Ja, ja. Also zum Tanzen. Zum Tanzen. Also, das ist immer noch ein Kinderfilm. Ja. Aber die ist einfach cool. Und die ist auch so, es gibt dann so einen kleinen Wettstreit zwischen Dorchen und Klein Röschen. Ja, also genau. Mit dem Prinzen tanzen. Irgendwann also, Klein Röschen ist da durchaus auch eher so... Wie sagt man denn, ironisch gemeint in dem Namen? Ja, sie ist alles andere als klein, aber ein Röschen ist sie auf jeden Fall. Rot und groß und voluminös. Ja, es ist so ein bisschen wie Little John, Ne? So. Unheimliche Präsenz dieser Mensch, die Frau, die ihn gespielt hat, sie gespielt hat, so rum. Ganz tolle, also irgendwie so ein bisschen auch das Highlight dieses Films, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, tatsächlich. Ja, ist wirklich schön. Ja. Ich finde diese Ballszene sowieso toll. Also so dieses, diese Gespräche zwischen dem Königspaar und dem Prinzen, so, der ja so gar keinen Bock hat, verheiratet zu werden. Und der Vater ist aber schon so, ihm ist quasi der Geduldsfaden schon einen Tag vorher gerissen. Und die Königin ist immer noch so, na, du warst doch auch nicht besser, junger Mann. Dass ich dich dann was geheiratet habe, so, war aber auch mehr Glück. Was ich schön fand an dem Film, war das Kostüm. Also das Kostümdesign war der Hammer. Alles so, auch wieder so bunt und farbenfroh. Da waren TV-Studios, die hatten irgendwie so ein Fable dafür. Ja. Und zum Teil sahen die halt aus wie Link aus The Legend of Zelda. Ja. Und das war so immer mit den grünen, diesen knallgrünen Klamotten. Und ich hab dann immer schon gesungen, Link, it's gone to town, gone to save the Princess Zelda. Ja. Und es war so. Also, und Aschenbrödel kriegt dann ja selber auch irgendwann durch diese Nüsse eben immer die Kleider, die sie braucht, um dem Prinzen wieder zu begegnen. Also einmal so eine Jägerskluft, die ihr wahnsinnig gut steht. Mhm. Also Schauspielerin, den Namen habe ich gerade vergessen. Ich kann mich den auch nicht merken. Svetlana, ich glaube irgendwie so in dem Bereich. Buchloster oder sowas. Genau. Das steht ihr wahnsinnig gut. dann kriegt sie eben dieses Abendkleid mit dem Schleier, dieses etwas rosafarbene und dann eben dieses Brautkleid am Ende. Mhm. Das ist auch diese magischen Momente dieses Films. Sie wünscht sich das wirklich und dann bricht das aus diesen Haselnüssen eben raus, die sie von dem Kutscher bekommen hat. Die ja aber eigentlich nur beim Kutscher gelandet sind, weil der Prinz das Vogelnest vom Ast geschossen hat. Also das schließt sich so ein Kreis, ja. Das finde ich sehr schön. Und was ich auch schön finde, ist, dass sie als Aschenputtel einfach auch mehr zu tun bekommt, als im Haushalt zu leiden. Ja, genau. Weil es wird am Anfang so in einem Rant der Stiefmutter ihr gegenüber erzählt, von wegen, naja, dass dein Papa dir hier Armbrustschießen beigebracht hat, ist jetzt auch vorbei die Zeit und dass du ausreiten darfst und sowas. Also es wird schon gezeigt, sie hat diese Fähigkeiten, sie hat so eine Wildheit in sich und dadurch gewinnt sie eben dann auch bei diesem Jäger-Contest den Ring für den König. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Zauber, wie es ja zum Teil in dem Film, den wir eben gesehen haben, war. Der Klaus, der konnte ja plötzlich dann auch fechten und all das. Mhm. Das habe ich gar nicht erwähnt eben. Mhm. Der konnte das, er hatte dann plötzlich auch die Idee und dies und das. So diese klassischen Märchenhelden, die haben dann so ein bisschen so wie dieses tapfere Schneiderlein, der ja auch alles kann, der so ein Tausendsasser ist irgendwie. Und das ist hier nicht so. Und das bringt sie halt schon von vorne herein mit. Also so wird es zumindest in diesem Film erzählt. Und das finde ich sehr schön, dass sie da halt auch einfach so ihre eigenen Interessen hat und ihre eigenen Fähigkeiten, die sie sich erarbeitet hat und die so ein bisschen vergeudet sind, halt, solange sie als Aschenputtel da im Haushalt ist. Das finde ich sehr schön einfach. Und es ist toll erzählt. Die Kostüme sind wirklich wunderschön. Ich liebe Nikolaus, das Pferd von ihr. Das ist so ein plüschiges. Also es ist halt Winter. Die haben das wirklich im schweinekalten Winter gedreht. Das gibt ja so ein bisschen Trivia rund um den Film, dass es wirklich arschkalt war. Also es gibt diese Szene, wo sie am Bach sitzt und sich diese Nüsse quasi erstmal wünscht. Also das, was dem Kutscher vor die Nase fällt. Und sie wäscht da Wäsche und sie hat wirklich knallrote Hände, weil sie in diesem Eiswasser diese Wäsche gewaschen hat für die Filmszene. Ja. Und die Schlussszene, wo die auf diesen beiden Pferden so wegreiten, war eigentlich mal gedacht, dass sie da beide auf einem Pferd sitzen. Das ging aber nicht, weil das über Nacht so viel geschneit hat, dass das Pferd, also wenn es ein Pferd mit zwei Reitern gewesen wäre, nicht durch den Schnee vorangekommen wäre. Krass. Wir mussten es auf zwei Pferde aufteilen. Und das sieht man auch so ein bisschen. Also an dem Abend quasi, wenn sie losreiten auf Schloss Moritzburg, da siehst du immer noch so Gras und Erde durchkommen durch den Schnee. Und am nächsten hast du eine Schneedecke und die Pferde sind bis zu den Knöcheln. Also die Hufe versinken wirklich komplett im Schnee. Und das war einfach zu unsicher, mit dem vielen Schnee beide auf ein Pferd zu setzen. Deswegen haben sie gesagt, okay, dann müssen sie jetzt halt doch beide, jeder auf einem Pferd sitzen. Ja. Ich habe vor Jahren, das muss entweder auf dem MDR gewesen sein oder irgendwie beim RBB, ich weiß es nicht mehr, so eine kleine Dokumentation über Schloss Moritzburg. Mhm. Burg Moritzburg? Moritzburg. Mhm. Einfach nur die Moritzburg. Schloss Moritzburg. Gesehen, wo dann eben auch die Schauspielerin und auch Karel Zobo da nochmal zu Wort gekommen sind. Mhm. Wo natürlich auf den Film eingegangen worden ist. Das ist auch schon mal wieder 10 Jahre her sein oder sowas, dass diese Dokumentation lief oder so eine kleine Reportage eben auch über Dresden und all das. Und das ist halt wirklich, also dann haben sie auch gezeigt, so die ganzen Schauplätze, die Perspektive nochmal eingenommen des Films und sowas. Das ist schon eine ziemlich coole Darstellung. Ich würde jetzt gern zum Ende kommen, weil unser Zeitkontingent in vielerlei Hinsicht aufgebraucht ist für heute. Okay. Wir werden aber im Laufe des Dezembers oder haben auch schon während des Dezembers weitere Filme von der DEFA gesehen und auf Letterboxd und Twitter besprochen. Das soll ja auch nur so ein bisschen so der Rahmen dafür sein, für diesen DEFA-Zember, den wir hier akustisch liefern. Und der soll euch auch dazu anregen, weiter zu gucken. Ja, auch mal in der Richtung. Also weil ich kenne bei weitem auch nicht alles, was die DEFA gemacht hat. Am ehesten die Märchenfilme, da gibt es ein paar schöne. Die laufen ja bis heute immer sonntags im Kinderprogramm. Genau. Und wir versuchen das jetzt auch mal so ein bisschen, du hast ganz viele Sachen empfohlen, die du schon kanntest, was mit Manfred Krug, der ja auch so ein klassischer DDR-Schauspieler gewesen ist, bevor er dann in die Serbenstraße eingestiegen ist. Ja, Manfred Krug war sehr bekannt bei uns. Ja. Ja, es war sehr schön mit dir, die Filme zu gucken. Das finde ich auch. Ja. War schön mit mir, die Filme zu gucken. Ja. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Tschüss. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d